Dialog 3. Also den ganzen Tag hier herumhocken, das ist doch langweilig. Was hältst du von einer kleinen Wanderung im Stadtwald? Wanderung? Bei diesem Wetter? Es gießt doch in Strömen. Aber wir müssen doch mal raus, auch wegen der Kinder. Die ganze Zeit zu Hause, das macht ihnen doch keinen Spaß. Wir können ja Regensachen mitnehmen. Oh, na gut, aber nicht so lange und nicht in den Stadtwald. Wir können ja einen kleinen Spaziergang im Park machen.